Dresden Bier. Und wenn wir guter Laune sind, ja, dann singen wir. Ja, dann singen wir. Zum Mütter, zum Tütter, zum Sack, Sack, Sack. Zum Seif des Berliner Lumpenpack. Zum Mütter, zum Tütter, zum Sack, Sack, Sack. Zum Seif des Berliner Lumpenpack. Zum Sack, Sack, Sack, zu Seif des Berliner Lumpenpack. Zum Mütter, zur Tütte, zum Sack, Sack, Sack, zu Seif des Berliner Lumpenpack.